Ofstede hat außerdem herausgefunden, dass Frauen in ihren moralischen Werten weltweit wenig voneinander abweichen, während die Werte der Männer erheblich schwanken. Kulturen, in denen die Männer den Werten der Frauen folgen, nennt er feminine Kulturen, solche, in denen Männer stark von den Frauen abweichen, maskuline Kulturen. In maskulinen Kulturen bewundert man die Starken. Der Job zählt mehr als die Familie, Jungs sollen nicht weinen und Konflikte durch Kämpfe lösen. Frauen gehen selten in die Politik und über die Anzahl der Kinder entscheiden die Väter. In femininen Kulturen hingegen hat man Mitgefühl mit den Schwachen, strebt eine Work-Life-Balance an, Jungs und Mädchen dürfen gleichermaßen Gefühle und Schwäche zeigen, Aggression ist verpönt, der Frauenanteil in der Politik ist hoch und über die Familiengröße entscheiden die Mütter. Auf den ersten Blick erscheint die Unterscheidung in maskuline und feminine Werte klischeehaft. Fürsorge, Mitgefühl und Bescheidenheit gelten als feminin, Bestimmtheit, Aggression und Konkurrenz als maskulin. Tatsächlich zeigt sich aber in vielen aktuellen Studien, etwa im schon erwähnten Vergleich zwischen strengen und lässigen Ländern, dass die femininen Werte genau die progressiven Werte sind. Je deutlicher Männer Autoritäts- und Loyalitätsdenken ablegen, desto mehr treten die progressiven Werte Fürsorge, Fairness und Freiheit in den Vordergrund und desto erfolgreicher sind die Länder auf fast allen Entwicklungsindizes, von der Lebenserwartung und medizinischer Versorgung über die Bildung bis hin zur Bekämpfung von Korruption. Bei Vergleichsstudien kann man die Richtung der Verursachung nie eindeutig rekonstruieren. Man kann also nicht sicher sagen, ob die femininen Werte die Kulturentwicklung verbesserten oder eine verbesserte Entwicklung die femininen Werte ermöglichte. Vermutlich handelt es sich eher um eine positive Spirale aus beiden Faktoren, die die Länder immer erfolgreicher gemacht hat.